Praxis 1978. Belehrung eines Lehramtskandidaten im Rahmen eines Anhörungsverfahrens durch einen Herrn aus Bonn ohne falschen Bart in Anwesenheit eines Regierungsdirektors, SPD, Solo des Herrn aus Bonn. Bitte, um es gleich zu sagen, wir sind hier für Offenheit. Wird so viel hinein geheimnist, so Gesinnungsschnüffelei, so weiter, trifft die Sache nicht. Sie zum Beispiel wollen Lehrer werden, wollen also was von uns. Also werden wir sie prüfen, ist doch logisch. Staatsumkrempler, Radikale, Revolutionäre mit Gehältern nach A13 und Pensionsansprüchen machen wir natürlich nicht. So, und hier ist Ihre Akte. Rein beruflich, alles bestens. Erste Lehramtsprüfung sehr gut. Sind kontaktstark und belastbar. Halten sich zurück in Ihrem Urteil. Und Sie sind kollegial, na bitte. Aber das genügt uns nicht. Denn hier kommt es darauf an. Bieten Sie gewerbevoll einzutreten, jederzeit für diese feierliche und so weiter. Na, Sie wissen schon. So, und hier in Ihrer Akte, das gibt es jetzt in jeder Akte, die Bewertungskarte PPD, das ist die politische Personaldatei, haben wir uns ausgedacht, echter Fachschritt, Punktbewertung, Lochkartensystem und praktisch so wie die Verkehrssünderkartei. Das objektiviert die Sache ganz enorm und damit ist der Gleichheitsgrundsatz bestens garantiert. Und ist alles demokratisch. Und so funktioniert die Sache. Jeder Minuspunkt ein Loch. Und ist die Minuspunktezahl von 45 dann erreicht, dann juptika und ratata. Der Datenspeicher wirft die Karte aus und wir wissen, wieder mal ein Radikaler. Bitte nicht gewerbevoll einzutreten, jederzeit für dies feierlich und so weiter. Nazi. Wissen schon! Aber gibt ja nicht nur Löcher, Pluspunkte, die gibt es auch. Beispiel also angenommen, jemand macht bei einer Anti-KKN-Demo mit. Das ist eine Demonstration so gegen Kernkraftwerke und Entsorgungsdeponien und so weiter. Sind Sie bei sowas, macht er mit? Das macht 13 Minuspunkte. Trotzdem wählt der CDU. Ist natürlich an den Haaren beigezogen, aber möglich ist natürlich heute alles. Was, woher man wissen will, was einer wählt? Jetzt machen Sie uns aber wirklich Witze. Also nochmal, jemand macht da eine Anti-KKN-Demo mit. Das macht 13 Minuspunkte. Trotzdem wählt der CDU und juptika, schon ist er praktisch wieder ein ganz unbeschriebenes Blatt. Und das heißt, er bietet die Gewerbevoll einzutreten, jede Zeit für dies frei ist und so weiter. Leute, wissen schon! So, und jetzt zu Ihnen ganz konkret. Und was sehen wir da zunächst mal? Diese 20 Löchlein, das sind fünfmal Ihre Unterschriften gegen Rüstung und das neue Chile und Berufsverbot für die Menschenrechte in der BRD und für den 1. Mai mit Kommunisten. Dazu kommen 13 Minuspunkte für Versammlungsstörung, Zwischenrufe und so weiter. Na, Sie wissen schon. Ganz egal, ob CDU, ob NPD, darauf kommt es hier nicht an. So, und hier noch einmal 7 Löchlein für eine Demo Umweltschutz. Wie bitte unpolitisch? Dabei sind doch immer Kommunisten. So, das macht schon 40 Minuspunkte. Dazu kommen 5, weil sie in einer Wohngemeinschaft leben. Nix da, nix da, das ist billiger als Einzelzimmer. So schlau sind wir auch. Unter einer Decke stecken, Zellen bilden. Darauf läuft das doch hinaus. Also macht summa summarum 45 Minuspunkte und das heißt, Sie sind ein Radikaler. Bieten nicht Gewerbe und treten jederzeit für dies Freiheitliche und so weiter. Na, wissen schon. Na, nun lassen Sie den Kopf nicht hängen. Ist ja noch nicht alles aus. Oder warum meinen Sie, erzähle ich Ihnen alles so genau? Vorschlag also der. Sie hängen noch ein Jährchen oder ein halbes Jährchen dran, sammeln ein paar Pluspunkte, ein paar schöne, dass Sie wieder runterkommen, so auf 10 bis 20 Minuspunkte. Das genügt uns schon. Na, was Sie machen sollen? Hören Sie sich ein bisschen um, so bei Kollegen und so weiter, was man redet und so weiter. Na, Sie wissen schon. Halt! Rennen Sie nicht weg, laufen Sie nicht raus, läuft der weg. Na, ich sag ja, Radikaler. Bieten nicht gewerbvoll einzutreten, jederzeit für dies Freiheitliche und so weiter. Na, Sie wissen schon. Bietet nicht Gewehr, voll reinzudrehen, jederzeit in diese Freiheitliche und so weiter. Na, Sie wissen schon. Da sind wir also angekommen, wieder mal Berufsverbote. Aber sie können nicht mehr so hart zuschlagen wie damals in den finsteren Zeiten des Kalten Krieges. Wir sind weitergekommen, trotz alledem. Nämlich die Kräfteverhältnisse haben sich geändert. Zu Ungunsten der Zeitzurückdreher, und zwar weltweit. Dass die Zeit des Kalten Krieges endgültig zu Ende sei, das dachten wir auch damals. Damals in der Zeit der Rebellion, der anti-autoritären Zeit. Und die war auch manchmal schön. Und manchmal könnten wir heute wieder manches aus dieser Zeit gebrauchen. Aber zum Schluss wurde sie traurig schön. Wir waren ziemlich weit weggekommen von der Realität, von dem, was wirklich passierte. Ich zum Beispiel sang damals: Zwischentöne sind bloß Krampf im Klassenkampf. Und das war natürlich Krampf, als ob man auf die Zwischentöne verzichten könnte im Klassenkampf.